Yo. Ich schaffe Werke wie Leonardo da Vinci, bin ein Genie im Schreiben wie Wolfgang von Goethe, Reime, die töten Reime, die ich um deine Ohren schmetter, die ich zum Weinen bring, wie Pfefferspray, du Gay. Ich bin den Tag ein Alpha-Tier, ein breiter Stier, La Familia Junge, die macht ein Game hier. Bring all deine Leute her, ich stampf jeden in den Boden und kack auf ihre Köpfe. Yeah. Denn ich bin euch überlegen, weil ich übertrieben abgehe, mein Flow abhebt und durch meine Stimme die Erde bebt. Ich bin Chef, yo, bring geilen Rap back, yo, und bitte die Reime wie eine AK, brutal, oder Junge, pack deine Koffer und geh heim, du Opfer, La Vida Loca, rauf und runter wie ein Jojo. Ich bin intakt, check me out, check me out, ein Mann, der endlich mal hier auf den Tisch haut. Bam! Ich bin wieder da, ich war nie weg. Ich bin wieder da, ich war nie weg. Ich bin wieder da, ich war nie weg. Ich bin wieder da, intakt. Mutterficker. Yo, ich bin back mit King M, dünner Loch wie Günther Jauch, renn und erkennen wie verbrennen alle und jeden, radieren euch weg, ihr Opfer. Kinder, wart nie da, hattet doch nie einen Plan, wart nie Rapper, ihr könnt eure Koffer packen und heimfahren. Deine Mom findet mich cool, aber die stehen nicht auf Männer, ich bin nicht schwul. Neue Rapper braucht das Land, wie fresh und tight, kommen immer wieder wie ein Bumerang. Ihr nutzen Kinder, macht euch bereit auf den hier folgenden Killer-Reim. Kein Nerv von euch, Rydan, beherrscht die Lyrik. Aber jeder übt Kritik, ich geb dir meinen Tipp, fick dich mit mir oder ich komm bei dir vorbei und ich fick dich richtig und klapp dich an die Wand wie Mörtel, du Ferkel, lach nicht, du Depp wie Angela Merkel und halt den Rand wie Nichtschwimmer im Schwimmbad, ich komm in Fahrt und schlag nach wie bei einem Buffet intakt, die Creme de la Creme. Woo. Ich bin wieder da, ich war nie weg. Ich bin wieder da, ich war nie weg. Ich bin wieder da, ich war nie weg. Ich bin wieder da, intakt. Mutterficker.